Português do Brasil. Auf der brasilianischen Seite jeder Lektion lernen Sie Wörter, die nur im brasilianischen Portugiesisch gebräuchlich sind. Wenn ein neues Wort in diesem Abschnitt aber auch in Portugal üblich ist, sagen wir das jeweils dazu. Hallo. Oi. Du. Você. Wie geht es dir? Como vai? Ausgezeichnet. Ótimo.